Hustensaft-Jüngling! Wir sind immer noch am Upturn! Wir trinken Cola Codein, man, ey. Wir trinken Cola Codein, man, ey. Wir trinken Cola Codein, man, Cola Codein, man, Cola Codein, man. Cola Codein, yes. In meinem Glas drin, chill. Dieses Codein ist echt der Wahnsinn. Denn durch diesen Hustensaft werden wir so fly, man. Nicht mehr lang und unser Name steht auf allen Flyern. Dark Drink im Cup, we call it the Braider. Ein falscher Blick, dann erwürg ich mit dem Scarfader. Mein Schal, der von der Edelmarke Versace ist. Das ist der Grund, warum mein AK Mr. Versace ist. Hustensaft, Jüngling, ich schwebe durch den Raum. Now bin fast so fly wie dieser Birdman und Bow Wow. Ich trink noch nen Schluck, ich bin Tipsy Cook. Mein Gürtel ist von Louis V. Ich hab diesen Crispy Look. Und ich esse einen Crispy Chicken. Ihr sollt eure Bitches lieber nicht zu Mr. Crispy Chicken. Yeah! Codein Lifestyle. Und die nicen Bitches wollen alle jetzt mein Teil. Geil! Wir trinken Cola Codein, man, ey. Wir trinken Cola Codein, man, ey. Wir trinken Cola Codein, man, Cola Codein, man, Cola Codein, man.